Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Folge Nummer 5, Staffel Nummer 2. Vier Frauen und ein Todesfall. Hallo Nils. Hallo Chris. Lang ist es her, zumindest für uns, für die Zuhörenden natürlich nur eine Woche. Aber wir sind jetzt wieder dabei und machen regelmäßig die Aufnahmen und hoffentlich ein bisschen routinierter jetzt die nächsten Male. Aber das habt ihr wahrscheinlich nicht rausgehört, dass es die letzten Male so ein bisschen chaotisch war, weil ich es ja sehr schön zusammengeschnitten habe. Danke dafür. Ja, immer wieder gerne. Fangen wir wieder mit der Inhaltsangabe an. Charlotte verliebt sich in einen Witwer, den sie auf einer Beerdigung trifft. Allerdings stellt sich heraus, dass er das Andenken an seine Frau nutzt, um auch noch bei anderen Frauen zu landen. Carrie trifft sich wieder heimlich mit Mr. Big. Samantha macht den Fehler, den Ehemann einer Society-Lady verführen zu wollen und muss zu Kreuze kriechen, um in Manhattan wieder irgendwo reingelassen zu werden. Und Miranda hat nach dem recht entwürdigenden Kauf einer Eigentumswohnung Panikattacken und Angst, alleine zu sterben. Wo fangen wir an? Gute Frage. Vielleicht kann man Charlottes Geschichte am schnellsten abhandeln. Ja, lass uns mal über Charlotte sprechen, die zu einer Beerdigung komplett in Schwarz geht, natürlich, plötzlich merkt, dass sie dann doch irgendwie ein bisschen falsch angezogen ist, weil alle die Designerklamotten von dem verstorbenen Designer tragen. Ist das so ein Ding? Machen das Leute? Also, ich mich auch gefragt. Das kam mir irgendwie kam mir das komisch vor, aber dann wiederum New York, keine Ahnung, vielleicht macht man das da so. Ich weiß auch nicht, wie oft Designer sterben, also dass sich da Traditionen entwickeln können. Ja, vor allem mit 34, ne? Der Javier. Sie leiht sich dann daraufhin irgendwie einen Hut von Samantha, die sich ja ein komplettes Outfit gekauft hat für 2000 Dollar. Ein nicht besonders schönes Outfit, wenn ich das sagen darf. Ja, naja, es gibt Schlimmeres. Daraufhin gehen dann alle zu dieser ganz eigenartigen Beerdigung, wo dann Charlotte dann ihren Hut verliert, ihn hinterherläuft und am Grab eines Verstorbenen oder einer Verstorbenen landet, wo dann der Witwer davor steht und ein bisschen trauert, indem sie sich dann sofort verliebt und auch ganz, ganz eigenartig mit ihm flirtet. Ich meine, wenn du da jemanden am Grab stehen siehst, flirtest du den Typen da an? Das ist schon sehr eigenartig, oder? Das ist so wieder so eine Charlotte-Geschichte. Ist auf jeden Fall ein komischer Ort für erste Kontakte. Aber ja, vielleicht sind wir da auch nur prüde oder nicht lebensbejahend. Ja, bestimmt. Ah, natürlich. Oder zu lebensbejahend vielleicht. Ja, es stellt sich auf jeden Fall heraus, dass dieser komische Typ diese Geschichte mit der verstorbenen Frau, jetzt ist natürlich die Frage, ist die Frau wirklich verstorben oder hat er das einfach nur so hergedichtet? Okay, also würdest du sogar so weit gehen zu vermuten, dass er da an einem wildfremden Grab rumsteht und Frauen auflauert? Du, das wird mich echt nicht wundern. Also so wie er das einsetzt und wie offensichtlich das halt auch zum Schluss irgendwie rauskommt, dass dann halt mehrere Frauen irgendwie an der Seite oder an der Ecke stehen und warten, bis er dann sich mehr bindet oder was auch immer die da denken, weil die kennen sich ja scheinbar mittlerweile untereinander, was ja auch total absurd ist. Sehr und Charlotte ist ja die Einzige, die total verstört ist, als sie dann merkt, dass er dann halt nur mehrere Frauen an der Hand hat, die er dann so mehr oder weniger mit seiner Geschichte eingewickelt hat. Ja, schon eine sehr seltsame Geschichte. Wie würdest du dich denn dabei fühlen, wenn du so einen Typen daten würdest? Wenn die Frau, du meinst, die Ex ist dann so ein elementarer Teil. Ja, es geht ja immer nur darum. Ne? Sie sprechen ja überwiegend über sie und alles, was passiert ist, hat irgendwie was mit ihr zu tun. Überall stehen ihre Bilder. Das ist total absurd. Ich meine, die haben ja nicht mal Kinder zusammen. Ne? Ja. Das würde ich dann ja noch irgendwie verstehen. Kommt ja aber drauf an, wie lange es her ist. Also wenn das jetzt vor kurzem erst passiert ist, ich glaube, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen, um die Person zu verstehen. Weil ja der Einfluss dann bestimmt auch gerade noch total groß ist. Naja, da steht also der 20. Mai 1999 ist sie verstorben. Ja. Das muss ungefähr so auch die Ecke gewesen. Also die ist doch dann relativ frisch verstorben. Okay, man kann es da irgendwie verstehen, aber der setzt das ja schon so taktisch ein, das finde ich schon teilweise vorwerfen, also das würde ich ihm schon teilweise vorwerfen, dass er das so ausnutzt. er ist ja dann irgendwann auf dem Bürgersteig und fängt da an zu heulen, woraufhin sie dann ja mit hochkommt. Ja. Also das ist schon so ein Heulen wie bei den kleinen Kindern, mit denen ich gerade im Urlaub war, wenn die irgendwas wollten. Also so ein willentliches Anfangen mit Heulen, damit der andere sich erbarmt, quasi. Das ist ein sehr strategisches Heulen. Das fand ich schon etwas. Ja, aber sie sieht das ja ein bisschen anders. Ja, sie merkt das nicht so richtig. Ja, für sie ist das ja ein Hinweis, dass er potenzielles Heiratsmaterial sein könnte, weil er ja schon mal gebunden war. Ja. Charlotte, hallo, was ist denn jetzt schon wieder los mit ihr? Also das ist so eine ihrer Logik, Denkweise. Also es ist eine bescheuerte Denkweise, es ist halt Charlottes Denkweise, aber ja. Innerhalb dieser Denkweise ist es eine logische Schlussfolgerung, dass wenn jemand schon mal verheiratet war und halt nur das Pech hatte, dass die Ehefrau weggestorben ist, er ja potenziell jemand ist, der auf Heirat aus ist. Ja, weiß man ja nicht, ob er sich dann nochmal binden würde. Ich meine, immerhin nutzt er das ja richtig schön aus momentan, ne? Ja, stimmt. Diese ganze Geschichte ist ja so ein Gebilde, was er sich da hergesponnen hat. Das glaube ich nicht, dass er das so schnell wieder loswerden möchte. Das funktioniert ja super für ihn. Ich meine, das waren dann irgendwie drei andere Frauen, die da noch dazu gekommen sind am Ende, wo dann Charlotte die Blumen genommen hat, ihn gegen den Schädel gerammt und abgehauen. Weniger. Beerdigung war scheinbar das Tinder der 90er. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, sehr abstrus. Wollen wir über Miranda sprechen? Ja, gerne. Das war eigentlich meine Lieblingsgeschichte aus der Episode. Ja, die fand ich total faszinierend. Erzähl mal ein bisschen. Also man sieht sie das erste Mal, wie sie mit einer Maklerin zusammen durch eine Wohnung geht, eine sehr große und sehr schöne Wohnung. Ja. Und dieser Maklerin halt die ganze Zeit erklärt, dass sie... Also naja, die Maklerin fragt sie eigentlich, ob sie die alleine kauft und dann von welchen Mitteln oder das kommt irgendwie später. Aber sie geht da jedenfalls durch und guckt sich die Wohnung an und sagt dann einfach, dass sie sie kauft für sich, dass sie nicht vorhat, demnächst Kinder zu haben oder einen Freund einzieht, sondern sie möchte die einfach nur für sich haben und das überfordert die Maklerin sichtlich. Also ja. Und dann sieht man sie später noch bei der, ich weiß nicht, wo das ist, bei der Bank oder so, wo sie dann noch Formulare ausfüllen muss, wo sie dann auch noch beim Notar. Also, genau, beim Notar. Wo er dann sagt, ob das Geld von ihrem Vater kommt. Und nein, halt, von mir. Genau, sieht halt immer, wie sie relativ ruhig, aber schon irgendwie angepisst auf diese Fragen antwortet. Also nur für Sie? Ja, nur für mich. Kreuzen Sie dabei ledige Frau an, bitte. Und Ihre Initial. Und das Eigenkapital stammt von Ihrem Vater? Nein. Nur von mir. Dann kreuzen Sie bitte dabei ledige Frau an. Ja, sie kocht innerlich so ein bisschen, ja, ne? Ja, das merkt man voll. Und sie ist dann trotzdem ganz gesittet in den Antworten und so. Ja, das finde ich auch krass. Also. Ja, so dieses permanente hier hinterfragen, wie sie sich das denn alleine leisten kann. Und auch die Maklerin, ach, sie ziehen mit ihren Freund zusammen oder ihren Mann. Nein, ganz alleine. Aber da kommt doch noch jemand dazu. Nein, ich werde hier ganz alleine wohnen. Genau. Und aber das ist ja nur nicht das. Alleine so viel Platz. Ja, das ist, ich denke mal, also nein, einerseits. Hat die Maklerin ist, auch gefragt. Da fragt sie so. Auch völlig entgeistert. Also ich meine. Ja. Also ich meine, das ist doch ihre Sache, oder? Ja, absolut. Also eigentlich ist es so eine Grenzüberschreitung. Ja, total. Aus der Hälfte der Wohnung kann sie ja immer noch ein Studio machen oder. oder. Weiß nicht. Vermieten oder was auch immer, ja. Oder keine Ahnung, da machen die da halt eine WG. Immer, das ist ihr Eigentum. Also, ja, hallo? Das ist total absurd. Und das Schlimme ist ja, irgendwann ist sie ja darüber hinweg und dann trifft sie die Nachbarin und die Nachbarin verkündet ihr, dass die vorherige Besitzerin dort gestorben ist und die Katze das halbe Gesicht angeblich aufgefuttert hatte von ihr. Ja, ich finde die Nachbarin so lustig, die sagt alles in einem Satz. Das fängt an mit: Ach, schön, dass jemand Neues und so Junges hier wohnt und hört auf mit Und sie hat ihr das halbe Gesicht weggegessen. Das ist ein großer Satz, der irgendwie von ganz fröhlich zu ganz dunkel wandert. Ja, aber also es ist zwar ganz dunkel und halt total negativ, aber die ist trotzdem immer noch irgendwie so fröhlich dabei. Das stimmt allerdings, genau. Miranda ist dann natürlich total entsetzt und überfüttert den Kater ab jetzt sofort und schließt ihn die erste Nacht dann auch aus, sodass der Kater dann alleine in der Küche mit dem ganzen Futter zusammen verbringen muss. Also das ist schon eine unfassbar absurde Geschichte und sie tut mir da wieder mal so ein bisschen leid. Aber ich bin ja ganz froh, dass Miranda Miranda ist und dann irgendwann zu dem Punkt kommt, ja, es muss weitergehen und sie kauft sich die Wohnung und alles ist gut und dennoch überfüttert sie die Katze da weiterhin. Sie hat ja dann noch diese Attacke. Also sie ist dann ja eine Panikattacke. Alleine in der Wohnung und schluckt irgendwie so ein Filetstückchen aus dem Essen oder so und stimmt, stirbt ja. Dann ja fast. Also es ist etwas überdramatisiert und rammt sich selber dann irgendwie auf so einen Umzugskarton und dann spuckt sie das aus. Und dann hat sie halt... Ruft sie Carrie an. Genau, ruft sie Carrie an und hat irgendwie die Erkenntnis, dass sie ja alleine sterben wird oder so. Ja, weil Carrie ja nicht auf, nicht den Hörer sofort abnimmt, sondern wartet, bis sich irgendjemand auf einen Anrufbeantworter meldet. Und wenn es Big gewesen wäre, wäre sie nicht rangegangen. Genau. Bei allen anderen geht sie ja ran. Das ist auch so ein typisches 90er-Ding, was man ja mittlerweile gar nicht mehr so hat, oder? Weil wir haben auch einen Anrufbeantworter auf dem Festnetz, aber das... Benutzt du den je? Meine Schwiegereltern sprechen mal drauf, ne? Also das, wenn ja, sie stimmt, mal meine Mutter hat, sonst. Aber mittlerweile macht das meine Mutter auch nicht mehr. Die hat lange auch noch drauf gesprochen, aber mittlerweile spricht da echt niemand mehr drauf. Ja, das ist echt so ein 90er-Ding. Ja, da wusste man ja auch noch nicht, wer anruft, ne? Gab es keine Caller-ID und so. Mittlerweile finde ich das doch, schon irritierend. Doch, das gab es damals schon. Das konntest du ja auch ausblenden. Ja, bei Big hat das bestimmt ausgeblendet. Ja, definitiv. Und daraufhin hat Miranda natürlich so einen leichten Nervenzusammenbruch und die einzigen nahestehenden Verwandten wären irgendwie die Eltern von ihr, genau, die in einem anderen Staat leben und da auch überhaupt irgendwie kein Kontakt wirklich besteht und das macht sie gerade so ein bisschen verrückt, weil Carrie ja auch nicht irgendwie für sie da ist, mehr oder weniger. Ja, schon sehr lustige Geschichte. Abend. Ich glaube, es wird dann doch damit aufgelöst, dass sie das Bild von ihren Freundinnen auf den Kamin stellt und dann irgendwie zufrieden ist mit der Wohnung und ihr eigentlich klar ist, dass sie nicht alleine sterben wird, weil sie ja Freundinnen hat. Ja. Hm. Ich denke, damit wollten die das auch so ein bisschen symbolisieren. Aber diese ganze Storyline, die fand ich echt cool. Also vor allem diese spießigen Nachfragen mit nach der Wohnung. Und so. Es gibt ja so mehrere Folgen, die so jedes Mal, wenn ich dann an die Serie zurückdenke, die mir dann in den Kopf reinkommen, also wo ich mich sofort dran erinnere. Genau, und das ist halt eine davon. Ja. Das finde ich total faszinierend, weil Miranda an und für sich ja viele absurde Geschichten hat, aber das sind wenige, die wirklich so nachhaltig bleiben, wie die hier. Kommen wir mal zu Samantha. Samantha möchte ja auf Javiers Beerdigung Kontakte knüpfen mit ihrer PR-Agentur und hat natürlich beim ersten Kunden daneben gegriffen, weil den hat sie dann angefangen anzubaggern, hat dann mit ihm rumgemacht und eine sehr einflussreiche Frau, nämlich seine Frau, ist dann in den Raum reingekommen, hat das gesehen und seitdem ist sie in ganz Manhattan unten durch und kommt weder in ein Restaurant noch irgendwo anders mehr rein. Ja, und sie bettelt sich da mehr oder weniger bei den Damen der Gesellschaft durch, was total absurd ist. Und auch teilweise tut sie mir irgendwie leid, aber andererseits hat sie es ja auch nicht anders verdient. Wobei ich gerade überlege, ging das von ihr aus? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also er hat ja da durchaus von beiden aus Teil zu beigetragen. Weil wahrscheinlich musste er sich auch was anhören von seiner Frau. Keine Ahnung. Ach ja, ich denke mal, der macht das häufiger. Ja, das war etwas ungeschickt von ihr, das stimmt. Ja, vor allem die zweite, die sie dann halt angebettelt hat, die hat dann ja auch, also bei der zweiten... Das ist lustig, oder? Man denkt, das wird jetzt gelöst. Sie geht dann zu dieser Königin, die quasi über alle Society Ladies von Manhattan herrscht. Und man denkt, jetzt findet sich irgendein Prozedere, nachdem dann wiederhergestellt wird, dass sie mit aufgenommen wird und dann schildert sie ihren Fall und dann sagt die andere quasi, dass sie ihren Mann ja auch schon mal angerabbelt hat. Also... Das ist total absurd, ja. Also daran kann sie sich natürlich nicht erinnern. Oh Mann, ja. Ja. Dann ist es das ist so typisch Samantha. Leonardo DiCaprio, der im krassen Gegenlicht in das verschleiern soll, dass es gar nicht Leonardo DiCaprio ist, ihre Hand nimmt und sie dann auf der Baustelle des Javier-Hauses quasi wieder zurückführt in die Society. Ja, wobei ich auch noch so ein bisschen recherchiert habe und so ein paar Sachen nachgelesen. Und tatsächlich könnte es sein, dass sie im Nachhinein einfach gesagt haben, es war Leonardo DiCaprio. Gemeint war aber JFK Jr., der aber ein paar Wochen bevor die Folge abgedreht worden ist, gestorben ist. Und deswegen haben die den nicht benutzt. Und er sieht ihn so ein bisschen ähnlich. Daher. Ja, Leonardo DiCaprio sieht das nämlich nicht ähnlich. Überhaupt nicht, genau. Und das ist halt auch so ein Punkt gewesen, der so ein bisschen eigenartig wirkt. Aber so mit dem JFK-Ding im Hintergrund wirkt das dann doch so ein bisschen offensichtlicher, wie sie Stimmt. es dann halt auch schafft, mit ihm dann halt wieder in die Society mit aufgenommen zu werden. Ja. Fand ich sehr lustig. War mehr so ein New York-Typ, ne? Im Gegensatz zu Leo. Ja. Ja, wobei Leo ja auch mittlerweile... Weil er damals ja 99 ja nicht so, aber jetzt mittlerweile halt auch schon so weit angekommen ist. Er hat doch jetzt seinen Oscar auch bekommen. Also von daher, der ist jetzt. Ach auch so, stimmt. Damals so war Leo ja noch relativ jung. Ja, der ist ja Jungschauspieler, also Kinderschauspieler gewesen. Und das war ja so die Titanic-Ecke. Wahrscheinlich noch vor Titanic, oder? Weiß ich gar nicht. Doch, das war nach Titanic. Titanic war 97. Okay, gut. Also da war er schon sehr bekannt. Hast du denn ein Lieblingsoutfit? Mhm. Miranda beim Wohnungskauf ist mein Lieblingsoutfit. Da hat sie so einen dunkelblauen Anzug und so ein Hemd und ich glaube so Perlenohrringe oder so. Das ist halt so super cool und elegant und männlich. Und dieser Anzug ist einfach irgendwie total schön geschnitten. So typisch Miranda halt, ne? Ja, und sie sieht da auch so fröhlich aus. Also es macht, also so, die Haare sind auch irgendwie nett. Mhm. Ja. Das war mein Lieblingsoutfit. Und deins? Mein Lieblingsoutfit, es ist ein bisschen schwierig, aber ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, kein Outfit von den Mädels zu nehmen. Samantha und die Mädels sind in einem Restaurant und es gibt eine schwarze Kellnerin. Und die schwarze Kellnerin trägt ein richtig schönes braunes Kleid. Und die finde ich total schick. Die kommt auch richtig toll rüber. Das ist mein Top-Outfit. Hm. Und ja, kommen wir mal zu deinem Worst-Outfit. Alles, was von dem Designer auf der Beerdigung getragen wird, fand ich furchtbar. Okay. Also ich trauere nicht um Javier, mit anderen Worten. Jedenfalls nicht aus ästhetischen Gesichtspunkten. Nee, er hat so einiges an Wagnissen, die er eingegangen ist in seiner Lebenslaufbahn und seiner Karriere. Wenn man das so sagen kann. Ja, mein Worst Outfit ist dieses ganz eigenartige, silbern gepunktete Oberteil von Carrie, was so Teil Oberteil, Teil Kleid ist, das sie trägt, als sie sich mit Big zusammentritt. Ja, das fand ich auch furchtbar. Das war echt, also es war so hässlich. Unfassbar. Ja, das ging gar nicht. Ja. Kommen wir zu den Zitaten. Was ist dein Lieblingszitat? Ich habe kein Zitat. Du hast es schon fast vorweggenommen. Es gibt ein Geräusch, was ich zum Zitat der Folge erklärt habe bei mir und das ist nämlich das, nachdem diese fröhliche Nachbarin fertig ist mit diesem Satz, dass die Hälfte des Gesichtes weggegessen wurde von der Katze, gibt es einen Schnitt und nur dieses Geräusch von dem Trockenfutter, was Miranda in den Napf gießt, bis er überläuft, damit die Katze keinen Hunger hat. Und ich fand dieses Geräusch, diesen Schnitt direkt nach dem Satz, den die Nachbarin gesagt hat, so unfassbar lustig, dass das mein Zitat ist. Einfach nur dieses Trockenfuttergeräusch. Okay. Man munkelt ja, ihre Katze hätte ihr Gesicht halb aufgefressen. Und sie wohnen allein? Also, ich kann mich echt kaum für was entscheiden, weil es so viele kleine Zitate gibt, die aber nicht so wirklich rausstechen. Deswegen nehme ich einfach mal das, was gesagt wird, nachdem Miranda ihre Panikattacke hat. Mhm. Da läuft sie nämlich auf die Straße und dann sagt sie sowas. Das ist das Merkwürdige an New York. Man weiß nie, ob ein Taxi einen das Leben kostet oder einem das Leben rettet. Dann der Presbyterian Hospital, bitte. Oh, das stimmt. Fand ich auch sehr schön. Das war ein schöner Satz. Ja, das ist sehr, das sehr erste sie auch fast überfährt und das zweite fährt sie dann ins Krankenhaus. Genau, genau. Das ist total schön. Einerseits, andererseits auch total, ja, zu wahr. Ja. Wie ist denn deine Bewertung für diese Folge? Ich fand zwei Geschichten interessant. Obwohl die Beerdigungsgeschichte war eigentlich auch cool. Mhm. Also Carrie und Big, gut, da muss ich mich wohl dran gewöhnen, dass das jetzt noch länger so geht. Aber da ist auch so geschichtenmäßig überhaupt nicht viel passiert, fand ich. Also außer natürlich, dass sie gelogen hat. Also ich würde sagen, eine 2 war das. 2 Stanford. Alles zusammen. Mhm. Von 3? Genau. Ach ja, also ich würde tatsächlich sagen, ich gebe denen mal 3 Stanfords von 3, weil ich die Geschichte von Miranda sehr wichtig fand. Mhm. Die Charlotte-Geschichte ist unfassbar absurd mit diesen komischen Typen. Und natürlich halt Samanthas Geschichte, dass sie sich dann um Kopf und Kragen gebumst hat, mehr oder weniger. Das fand ich schon sehr erheiternd. Also es ist eine Folge, die man sich gerne anschaut. Das wäre dann ja noch ein Deal gewesen. Sie hat es ja noch nicht mal geschafft bis zum Bumsen, meinte ich. Ja, naja, aber sie hat es ja mit den anderen Typen, die ja zu den High-Society-Damen irgendwie gehört haben, ja auch schon getrieben. Das ist dann schon ein bisschen absurd, wenn man sich mal anguckt, mit wie vielen Leuten sie scheinbar in der Gesellschaft da schon rumgemacht hat. Und alle kennen sie, aber sie kennt da kaum einen mehr. Naja, war auf jeden Fall eine schöne Folge. Ja, das war's. Das war Staffel Nummer 2, Episode Nummer 5, Sex and the City Rewatch mit dem wunderschönen Titel 4 Frauen und ein Todesfall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.